Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 14. November 1788. Seit vorgestern bin ich wieder in meiner einstweiligen Heimat, meine letzten Tage in Rudolstadt und meine ersten hier waren so voll Zerstreuungen und Geschäften, dass ich nicht dazu kommen konnte, dir zu schreiben, auch habe ich noch auf einen Brief von dir gewartet, der aber noch unterwegs sein wird. Ich habe eben einen ruhigen Abend und will ihn anwenden, allerlei Dinge mit dir abzutun. Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in der Tat schwer geworden. Ich habe dort viele schöne Tage gelebt und ein sehr wertes Band der Freundschaft gestiftet. Bei einem geistvollen Umgang, der nicht ganz frei ist von einer gewissen schwärmerischen Ansicht der Welt und des Lebens, so wie ich sie liebe, fand ich dort Herzlichkeit, Feinheit und Delikatesse, Freiheit von Vorurteilen und sehr viel Sinn für das, was mir teuer ist. Dabei genoss ich einer unumschränkten inneren Freiheit meines Wesens und die höchste Zwanglosigkeit im äußerlichen Umgange. Und du weißt, wie wohl einem bei Menschen wird, denen die Freiheit des anderen heilig ist. Dazu kommt, dass ich wirklich fühle, gegeben und im Gewissen betrachte, wohltätig auf diese Menschen gewirkt zu haben. Mein Herz ist ganz frei, dir zum Troste. Ich habe es redlich gehalten, was ich mir zum Gesetz machte und dir angelobte. Ich habe meine Empfindungen durch Verteilung geschwächt und so ist denn das Verhältnis innerhalb der Grenzen einer herzlichen, vernünftigen Freundschaft. Übrigens ist dieser Sommer nicht unwichtig für mich, wie ich dir, glaube ich, schon geschrieben habe. Ich bin von mancherlei Dingen zurückgekommen, die mich auf dieser Lebensreise oft schwer gedrückt haben und hoffe, mich künftig mit mehr innerer Freiheit und Energie zu bewegen. Doch das wird sich in der Folge besser merken als jetzt beschreiben lassen. Bei meiner Zurückkunft habe ich den armen Merkur in Todesnöten gefunden. Das Feuer brennt Wieland auf den Nägeln und er fängt an, mich sehr nötig zu brauchen. Wenn ich mich nicht entscheidend für den Merkur mit ihm verbinde, so wird er wohl aufhören. Er hat mir über das Merkantilische ein offenherziges Geständnis abgelegt. Ich will dich selbst darüber urteilen lassen. Der Merkur hat ungefähr 1200 Käufer, welches auf 2000 Taler, wie er sagt, hinausläuft, vermutlich nach Abzug dessen, was Göschen erhält. Die Druck- und Papierkosten, sagt er, stehen zwischen 700 bis 800 Taler. Nun bleibt ihm nach Abzug der Honorarien, wie er behauptet, nicht viel über 200 Taler, welches mir dadurch begreiflich wird, weil er zum Beispiel Reinhold 300 Taler en gros bezahlt und wer weiß, was seine zwei anderen Schwiegersöhne ihm ausgepresst haben. Die Autoren wollen frisch bezahlt sein und er wird es freilich etwas langsam und in kleinen Sümmchen. Goethe ist jetzt auch dazu getreten und er hat mir im Vertrauen gesagt, dass Goethe nichts wegschenke. Wieland meint, daß er weit mehr Profit von seinen Arbeiten sich zu ziehen getraue, wenn er sie einzeln herausgäbe. Nun ist noch ein Ausweg, worüber er mir eben eine kategorische Antwort abfordert, nämlich die alte, schon voriges Jahr projektierte Entreprise, den Merkur ganz nach einem neuen und der Nation interessanten und anständigen Plan herauszugeben, wovon der Mercure de France, der schon 140 Jahre subsistiert, das Modell sein soll. Zu diesem neuen Merkur nun fehlt uns eigentlich der dritte Mann, der sich diesem Werke ganz wie ich widmen könnte, einigen Namen hätte und, sobald er nicht nötig hat, ums Geld zu schreiben, etwas Vortreffliches leisten könnte. Ich selbst habe eine solche Idee aus Rudolstadt mitgebracht, die mir erstaunlich einleuchtet und sehr ausführbar deucht. Es kommt nämlich darauf an, einen Weg auszudenken, wie sich wenig und gut arbeiten mit einer anständigen Einnahme vereinigen lasse. Wenn drei vortreffliche Federn des Jahres nicht mehr als eine jede ein Alphabet zu liefern haben, so sollte man denken, dass drei Alphabete vortreffliche Arbeit herauskämen. Verteile diese 96 Bogen in 12 Hefte, so hast du eine Monatsschrift, an der jeder Aufsatz Werk des Genies, der abgewarteten Stimmung und der Pfeile sein kann. Rechnet man, dass jeder der drei Mitarbeiter 100 Karolinen reinen Profit erhalten soll und der Entrepreneur die doppelte Summe oder der Buchhändler, der sie übernimmt, auch diese 100 Karolinen, so sind 2500 Taler, welches mit den Druckkosten, die sich, wie Wieland sagt, jetzt auf 750 Taler und alsdann ungefähr auf 1000 belaufen könnten, 3500 Taler beträgt. Ist diese Summe zusammenzubringen, so hat erstens Deutschland ein vortreffliches Journal und zweitens drei gute Köpfe Brot. Da nun der Merkur 2000 Taler bereits einträgt und also nur 1500 fehlen, so sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man diese 1500 Taler nicht durch Vortrefflichkeit der Arbeit erzwingen könnte. Ein betriebsamer Buchhändler würde sie in 2 bis 3 Jahren bloß allein außerhalb Deutschlands zusammentreiben. Dies war meine Idee, und da Wieland nun gleich auf diese Materie kam, so haben wir denn die Töpfe zusammengetragen und uns in den festen Vorsatz vereinigt, mit 1790 diesen neuen deutschen Merkur herauszugeben. Wieland will mir, es mag nun auch werden, wie es will, für ein Alphabet meiner besten Arbeiten 100 Louisdor bezahlen, wenn ich mich dem Unternehmen widmen will. Ich dachte, Goethe könnte der dritte Mann werden. Wieland setzt aber kein großes Vertrauen in seine Beharrlichkeit. Wenn Wieland an der Spitze des Journals bleibt, wie er hartnäckig gesonnen ist, so ist es nichts mit Herder, welcher mir sonst sehr einleuchtete. Auf jeden Fall wirst du mir einräumen, dass ich bei diesem Plane nicht anders als zu gewinnen habe, wenn er zustande kommt. Zwei Bogen kann ich des Monats mit Lust und Muße fertig bringen, und diese sichern meine ganze Existenz. Aber auch Wieland kann zufrieden sein, und das Journal muss Vorteile genug dann haben, wenn ich jedes Heft mit zwei Bogen guter Arbeit versehe. Meine Fächer würden sein, erstens Dramen, zweitens Erzählungen wie zum Beispiel Verbrechen aus Infamie, Geisterseher und so weiter. Drittens historische Tableau, Charakteristiken, Biografien, viertens Gedichte, fünftens auch philosophische Materie wie Julius und Raphael und sechstens kritische Briefe wie die über den Carlos, nach welchen Wieland sehr verlangt und die viel Sensation gemacht haben sollen. Solltest du es glauben, dass wir nach langem Herumsuchen in Deutschland doch noch keinen gefunden haben, der nur so viel dazu taugte wie ich, das heißt, der bei dieser Proportion der Fähigkeit dazu just so viel inneren Willen und äußere Muße hätte und der gerade in solchen allgemein interessanten Fächern arbeitete? Einstweilen verlangt Wieland, dass ich ihm den Plan zu dem neuen Merkur, das heißt meine Gedanken, aufschreibe. Ich erwarte noch vorher die deinigen darüber. Auch will er, dass ich mich wegen 1789 mit ihm auf einen bestimmteren Fuß setze, als in diesem Jahre geschehen ist, und dass ich ihm bestimme, wie viel ich dieses 1789. Jahr arbeiten und wie ich bezahlt sein will. Es wäre mir gar zu lieb, dieses Projekt mit dem Merkur auszuführen und ihn nicht ganz sterben oder in andere Hände geraten zu sehen. Jetzt scheint Wieland in seine Schwiegersöhne gar wenig Vertrauen zu setzen, und Reinhold hat ihm offenbar auch mehr geschadet als genützt. Sein Hauptverdienst war das Rezensieren, welche Last er Wieland fast ganz abgenommen hat, aber der kritische Anzeiger hört mit diesem Jahre auf. Dafür sollen künftig über ausgezeichnete Produkte zuweilen ausgeführtere Kritiken kommen, die selber musterhafte Aufsätze sind. Goethe ist jetzt auf einige Tage verreist. Es ist nun so ziemlich entschieden, dass er hier bleibt, aber privatisiert. In dem Conseil steht nur noch sein Stuhl. Er ist so gut als ausgeschieden. Die Kammer hat er ganz an Schmidt abgetreten. Er ist jetzt nur noch bei der Bergwerkskommission als eine bloße Liebhaberei. Herder ist durch Stahlberg hässlich zirkumveniert worden, ohne dass man ihn darum gefragt oder präventiert hätte, hat sich eine Dame, eine Frau von Seckendorf, die Schwester des Herrn von Kalb, bei der Partie gefunden, die die Reise nach Italien mitmachte und mit der Dahlberg in Herzensangelegenheiten stehen mag. Herder fand erstaunlich viel Unschickliches darin, mit einer schönen Witwe und einem Domherrn in der Welt herumzuziehen und in Rom hat er sich ganz von der Gesellschaft getrennt, und man sagt, dass er auf Ostern die Konfirmation wieder in Weimar verrichten wolle. Er wird in Rom sehr gesucht und geschätzt. Der Sekretär der Propaganda, Borgia, hat ihn bei einem Souper einigen Kardinälen als den Erzbischof von Sachsen-Weimar präsentiert. Ich habe dir aber noch einige Punkte aus deinem Briefe zu beantworten. Erstlich wegen Julius und Raphael. Ich bin weit davon entfernt, ihn ganz liegen zu lassen, weil ich wirklich oft Augenblicke habe, wo mir diese Gegenstände wichtig sind. Aber wenn du überlegst, wie wenig ich über diese Materie gelesen habe, wie viel vortreffliche Schriften darüber vorhanden sind, die man sich ohne Schamröte nicht anmerken lassen kann, nicht gelesen zu haben, so wirst du mir gern glauben, dass es mir immer eine schwerere Arbeit ist, einen Brief des Julius zu schreiben, als die beste Szene zu machen. Das Gefühl meiner Armseligkeit, und du musst gestehen, dass dies ein dummes Gefühl ist, kommt nirgends so sehr über mich als bei Arbeiten dieser Gattung. Indes will ich mich zusammennehmen und dir eine Materie anspinnen, nur verlange sie so sehr bald nicht von mir. Vor allen Dingen muss ich mich wieder in den Geisterseher hineingearbeitet haben. Mein Gedicht sollst du lesen und beurteilen, ehe ich es drucken lasse. Jetzt hat es seine Rundung noch nicht. Deine Beantwortung meiner Deduktion von dem Aufenthalt und der Lebensart, die du wählen sollst, bringt mich, wär's auch nur deines ersten Grundes wegen, vor der Hand zum Stillschweigen. Weniger bin ich, was das Vorliebnehmen mit mittelmäßigen Menschen betrifft, deiner Meinung. Mittelmäßiger Umgang schadet mehr als die schönste Gegend und die geschmackvollste Bildergalerie wieder gut machen können. Auch mittelmäßige Menschen wirken, ein andermal mehr davon. Über Hubers dramatischen Beruf bin ich nicht mit dir einig. Ich komme darauf zurück, was ich dir, glaub ich, und auch ihm schon gesagt habe. Er hat keinen dramatischen Stil. Im Plan ist er glücklicher. Sein Fehler ist, dass er sich über einen Gedanken ganz ausschüttet, und das soll man nie. Die Szenen aus dem heimlichen Gericht gefallen mir weniger, je mehr ich sie lese, weil sie keinen Gedanken im Rückhalt haben, den sie nicht aussagen, kurz, weil sie erstaunlich wortreich sind. Ich glaube nicht, dass Huber viel im Dramatischen leisten wird, und es sollte mir leid tun, wenn er dieses zu spät bemerkte und seine Fähigkeiten von einem dankbareren Fache ablenkte. Freilich ist mir diese Beschäftigung bei ihm lieber als keine, aber muss denn just diese Alternative sein? Ich erwarte mit Ungeduld deine Komposition der Hymne, deine Gesundheit, deine Lust und Liebe zur Tätigkeit freut mich. Einen Roman wüsste ich dir nicht zu nennen, aber willst du mit mir das nächste Jahr zusammentreten und mir den Plan ausführen helfen, eine Sammlung ausgezogener Memoir herauszugeben? Dies ist just eine Arbeit, um keinen Tag ganz ungenutzt zu verlieren. Ich habe sie schon vor einem Jahre ausgedacht und bin fest dazu entschlossen. Die Sache ist bloß ein langsameres Lesen, das einem bezahlt wird. Einen Verleger will ich schon dazu schaffen. Ich werde diesen Winter gar einsam hier leben, weil ich alle meine Kraft und Zeit zusammennehmen will. Es ist viel stilles Vergnügen in dieser Existenz, besonders die Abende sind mir lieb, die ich sonst sündlich in Gesellschaft verloren habe. Jetzt sitze ich beim Tee und einer Pfeife, und da denkt und arbeitet sich's herrlich. Lebe wohl! Deinen nächsten Brief erwarte ich mit Ungeduld. Er wird mir von Rudolstadt nachgeschickt. Hast du das Stück der Allgemeinen Literaturzeitung nicht beigelegt, so schicke es nach. Lebe wohl, grüße alle herzlich. Schiller.